1, 2, 3, 4. Pogo-Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Im Bermuda-Funk. Chatte, Mutter, Boy. Wie sieht es aus in deinem Leben? Wie sieht es aus in deinem Leben? Kommst du da leben wieder raus? Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 16.3. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und zu Gast ist heute Abend die Band oder Teile der Band Illegale Farben. Hallo. Hi. Zwei Fünftel. Ja, der Chris und der Tom. Genau. Du bist der Sänger, Tom? Ja, meint man. Und du? Der Bassist. Der Bassist. Das sind eh immer die geilsten Typen. Manchmal spielt er Bass, manchmal spielt er besser. So. Ja, ihr habt euer nagelneues Album mitgebracht, das noch gar nicht erschienen ist. Genau. Welch Wunder. Trotzdem ist es schon hier. Kommt es wahrscheinlich dann wieder auf Vinyl raus oder so, ne? Ja. Ja? Ja. Bei Rookie Records. Ja, auf Rookie Records nächste Woche. 25.3. Ist das nächste Woche schon? Ja, nächste Woche. Auf Rookie Records schnell kaufen, wir brauchen dringend Geld. Wir machen das alles nur, weil wir es gut finden und wir brauchen dringend Geld. Ich habe mich ein bisschen auf euch vorbereitet und habe nur so ein paar Interviews gelesen. Und da stand in einem Interview drin, ihr seid noch gar nicht so groß aufgetreten, ne? Habt noch gar nicht so viele Auftritte gehabt. Ich glaube grob 20 Shows. Ja? Ja. Wie lange gibt es euch schon? Na, seit. Also der erste Gig war Anfang 2015 und wir haben uns das erste Mal getroffen im Spätsommer 2014. Ja, das geht ja noch. Wahrscheinlich war das Interview alt. Das war, glaube ich, zu eurer Single, ne? Ihr habt ja schon eine Single draußen. Zwei Singles. Ja. Die eine kam letztes Jahr im Mai und die andere im Dezember. Ja. Weiß nicht, ja, ich glaube, letztes Jahr Februar haben wir den ersten Gig gespielt. Und jetzt zum Release habt ihr dann eine kleine Tour auch geplant? Genau, wir fahren am Mittwoch geht's los mit der tollen Band Liften von dem Bonix-Sänger und wir sind am Mittwoch Frankfurt, Donnerstag Essen, Freitag, habe ich vergessen. Trier. Samstag in Koblenz. Ich habe gelernt, in Trier sagt man sagt, wir spielen in der Luke. Das heißt ja irgendwie Lucky's Luke. Luke. Man muss aber sagen Luke. In der Luke. Also, in der Luke. Ja. Aber in der Luke spielen wir. Und am Samstag in quasi in Koblenz. Ist das ein Heimspiel für ein paar von uns. Und ich könnte da Geschichten erzählen im Zirkus Maximus. Du kannst da Geschichten erzählen? Ja, also ich habe Geschichten gehört. Erzähl. Darf ich nicht erzählen. Ist das wegen Thomas oder was? Nee, das war eher der Thilo. Ja. Aber also ich habe Spannungsbogen übrigens, halten. Dann erzähle ich das nicht jetzt, oder was? Doch, was denn für eine Geschichte? Also im Zirkus, wo wir am Samstag spielen, habe ich, glaube ich, die meisten Shows in meinem Leben gespielt. Also ich habe halt ein paar Jahre in Koblenz gelebt. So ums Abi rum, davor und danach. Du hast Abi? Ja. Merkt man nicht. Gerade so. Und ich kann das, also gefühlt habe ich da 50 Shows gespielt, aber es sind also eher so vielleicht 15, 20 gewesen, aber schon echt viel. So. Und es ist das erste Mal, dass ich da bin nach 10 Jahren in dem Laden zum selber spielen. Ich bin echt gespannt. Ich habe gelernt, man sagt Kovalenz. Kovalenz. Ich komme aus dem Rheinland, da sagt man Kovalenz. Ja. Ja, und euer CD-Release-Party macht oder euer LP-Release-Party macht ihr im Stereo Wonderland, habe ich gelesen, ne? Ja. Aber das ist so ein super kleiner Laden, wie kann man da eine Release-Party machen? Na, wie kann man denn nicht? Ja, kann man schon, ja, aber es ist ja gerade mal Platz für gefühlt 20 Leute, oder? Ja, aber das ist ja, also, oder wer ist uns gibt es ja noch nicht so lange, vielleicht kommen ja auch nur 15. Ja. Also, ich weiß nicht, naja, es gab da einfach. Für 20 Statisten hatten wir Geld und dann sieht es voll aus, wenigstens. Ja. Und wenn da noch 2-3 Leute kommen, dann ist der Laden richtig voll. Also, wir hängen da auch irgendwie ab und an gerne mal rum am Wochenende und da gibt es halt Connections und wir spielen am 2. April im Gebäude auf dem 20 Jahre Rookie-Geburtstag. Ja. Und haben uns gedacht, sollen wir nicht irgendwie da eine Release-Party draus machen und dann haben alle gesagt, nee, lass uns das halt am Tag vorher machen. Das können wir ja eh schon nochmal ankündigen, die Rookie Records Geburtstagsparty, Fall, ne? Ja. Im Gebäude 9. Wer spielt da nochmal alles? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Wir dann spielen mit Love A, Pasco und Steak Knife. Genau. Ja. Ist am Samstag, den 2. April. Mhm. Ausverkauft. Ist schon ausverkauft. Ja, schon seit ein paar Wochen. Ja. Ja. Und am Abend vorher machen wir ein kleines Warm-up und spielen im Stereo und bringen unsere Platte mit. Und wenn wir dann am 2. ein bisschen angescheppert sind, dann liegt es am 1. Naja, wird wahrscheinlich nicht als Hauptact spielen, von daher. Nee, wir spielen als erstes, deshalb seid möglichst früh da. Also der Jürgen von Rookie hat uns eigentlich angefleht, dass wir Hauptact spielen, aber wir haben gesagt, nee, wir spielen als Erster. Ja. Ja. Nein, aus Respekt vor den anderen. Ist natürlich, wir freuen uns, dass wir überhaupt spielen dürfen. Ja, da habt ihr wenigstens noch nüchternes Publikum, ist auch was Feines. Ja. Ja? Wenigstens einer nüchtern. Ja. Ja, es war gerade eben von eurer neuen Platte das Lied, das wir am Anfang gehört haben, das hieß Wieder raus. Das sind ja alles deutschsprachige Titel. Hat es einen besonderen Grund oder kann ich kein Englisch? Oder? Ich habe irgendwie immer, als ich Musik gemacht habe, habe ich irgendwie Englisch gesungen, weil ich irgendwie dachte, das macht man so, das ist cool. Der Computer ist aus. Ja, Sabalot. Ach so. Müssen wir die Taste drücken hier, so, jetzt wieder. Und ich dachte irgendwie, ja, das muss so, weil irgendwie ich selber so aufgewachsen bin und irgendwie das gehört habe und deshalb dachte ich immer, das muss Englisch sein und dann habe ich es aber irgendwann mal versucht mit Deutsch und ja, und ich glaube, ich habe vorher Schiss gehabt irgendwie, dass die Leute irgendwie entdecken, irgendwie, dass ich Mist rede oder so, aber ich fühle mich da mittlerweile ganz wohl und es ist halt irgendwie eine ganz andere Ebene, auf der man da unterwegs sein kann, wenn man deutsche Texte macht. Also du schreibst, du bist auch derjenige, der die Texte schreibt. Ja, also wobei man muss sagen, die Texte haben wir immer auch so ein bisschen zusammen gemacht. Also wir haben immer vorher überlegt, was ist so das Thema von so einem Song. Und dann habe ich irgendwie ganz viel aufgeschrieben, was alle so gesagt haben und daraus hinterher einen Text gebastelt. Mhm. Und also es war bei der Platte auch so, wir haben immer uns einen Abend getroffen und haben dann an dem Abend immer einen Song geschrieben. Also es gab so eine Grundidee und haben immer versucht, quasi an einem Abend einen Song fertig zu machen. Also mit Text, mit Musik und witzigerweise sind das auch jetzt die Songs, die auf der Platte sind. Habt ihr euch im Proberaum getroffen und... Fast, also so eher zu Hause bei jemandem, so ein bisschen irgendwie rumprobiert und aufgenommen. Jetzt nicht so klassische Proberaumband, aber irgendwie war das ganz interessant, weil das irgendwie am Ende auch gut funktioniert hat. Also Proberaum dann nur für die Live-Auftritte geübt, oder wie? Ja, genau. Ja. Kommt eigentlich am meisten raus, ne? Wenn man so die ganze Zeit nur im Proberaum rumhängt und jammt. Ich meine, das ist irgendwie jeder, der... Dann klirren einem danach die Ohren und... Ja, das finde ich ja gut, ja. Aber jeder, der in einer Band mal gespielt hat, irgendwie hat, kennt das, dass man irgendwie sich trifft und dann denkt man, boah, geile Idee. Ja. Ja, komm, hier, dann machen wir was draus. Geile Idee. Und dann irgendwie spielst du irgendwie 4 Stunden, 5 Stunden diese Idee. Ja. Und dann gehst du betrunken nach Hause und am nächsten Tag irgendwie hast du keine, weißt du nicht mehr, worum es ging und du bist auch nicht fertig geworden. Und ja, die komplette Songstruktur fehlt halt auch, ne? Genau. Da hast du halt irgendwie 5 Stunden an einem sehr geilen Intro gearbeitet und irgendwie, wir wollten das hier ein bisschen anders machen und dann ist immer alles so parallel entstanden und es hat auch immer geklappt eigentlich. Also ihr habt ja auch, Band-Erfahrung, ihr habt ja, du hast bei Chinpool mitgespielt? Nee. Wie war's? Erzähl's also, mal. Wir haben den Chris hier. Gott, du hast so viel gemacht, Chris. So jung, ich habe so aber auch eigentlich nur unbekanntes Zeug gemacht. Ich auch. Ja, erzähl mir ein paar Bands auf. Also, ich habe ganz früher in Koblenz gespielt in einer Ska-Punk-Band, die hieß Horny Hostage. Dann habe ich in einer anderen Band gespielt, das war so deutscher. Ja, ich würde es irgendwas zwischen Emo und Hamburger Schule, das war Rosa via Kosmos. Das gibt es aber auch eigentlich nirgendwo online. Ich wollte die irgendwann mal online stellen, damit man sich den Kram auch mal irgendwie runterladen kann. Aber ja, und dann in Köln gab es Tobi Trueblood. Das war so ein Projekt um einen Songwriter rum. Das haben wir dann, eine Platte gemacht. Und was gab es da noch? Jetzt lass mal Big Names hier. Wir haben der Thomas, unser Gitarrist, ist bei Bazooka Circus, so die treibende Kraft. Dann gewesen oder gibt's die Band noch? Die gibt's noch. Die gibt's noch. Und da muss man auch sagen, der Thomas ist eigentlich unser heimlicher Prominenter, weil der spielt jetzt auch bei Toxo spielt er jetzt Gitarre. Wie lange? Seit letztem Jahr. Seit letztem Jahr. Ja. Genau. Und dann gibt es noch den Thilo, Gene Pool natürlich. Mhm. Der Jens, unser Drummer, kommt auch, also natürlich irgendwie Gene Pool. Und der Jens, was ich persönlich sehr cool finde, mit Damo Suzuki spielt er ab und zu mal. Also einem der Sänger von Can. Mhm. Jetzt haben wir die ganz großen Namen. Und wie hieß die alte Band von dem, wo du letztens noch von dem Video erzählt hast? Uralt, oder? Ja, also genau. Rentenalter, oder? Ja, ich glaube, Damo Suzuki, der wohnt ja auch in Köln übrigens. Ne? Dem gibt es, glaube ich, irgendwie nicht sehr gut. Aber der hat es jetzt irgendwie geschafft und geht jetzt auch, glaube ich, wieder auf Tour. Und ich glaube, der Jens ist auch dabei. Der hat ja so ein Kollektiv um sich rum. Die in jeder Stadt spielen andere Leute und so. Ganz interessant. Ja, ich mache auch schon ewig Musik. Meine Band, mit der ich vorher Musik gemacht habe und auch immer noch mache, kennt man jetzt nicht so. Freaktane heißen die. Ich kenne die. Du kennst die. Ja, und das ist jetzt nicht nur ein Projekt Illegale Farben, sondern da wollt ihr jetzt richtig so, das ist euer Hauptstandbein jetzt. Ja, du musst das so sehen, wir sind alle ja schon im gesetzten Alter. Mhm. Und wenn jetzt nicht, dann ist danach irgendwie nur noch Blues oder Jazz. Und das wollen wir jetzt nicht, deshalb machen wir das hier. Ja. Ja. Ja, sollen wir noch ein Lied hören von eurer neuen Platte? Sehr gerne. Ich würde mir vielleicht ein Lied wünschen. Ja, wollen, mach doch. Nämlich ja. Die Straßen sind wach. Da unten ist es. Ja, bitteschön. Ja, jetzt plötzlich ist es, ne? Geht schnell, ne? Schon verquatscht. Ja. Ja, also, wir sind gerade auf wunderbare Ideen gekommen, was wir noch so musikalisch euch bieten können. Da ist der Name Köter gefallen und Euro. Und es passt ja eigentlich so musikalisch so, sagen wir so, bei Amazon, wenn man jetzt eure Platte kaufen würde oder vorbestellen würde, dann würde wahrscheinlich drunter stehen, Leute, denen illegale Farben gefällt auch Köter und Euro. Und, oder eine Wärmflasche. Oder Gene Pool oder Love A. Oder Pesco. Ja, ich glaube, da fühlen wir uns ganz wohl. Das ist so ein bisschen, ich glaube, es ist ganz interessant, weil jetzt können irgendwie so die Hater uns irgendwie vorwerfen, dass wir uns so draufgehangen haben auf dieses Ding. Aber es ihr war habt eigentlich Hater? So, jetzt schon? Ja, hoffentlich. Die muss man sich erst verdienen, Hater. Schade, ja eben. Ja. Und aber es war eher so, wir haben irgendwie sehr im Kämmerlein irgendwie dieses Ding gemacht. Und dann sind wir so rausgekommen und haben so ans Tageslicht geguckt und da waren da irgendwie die ganzen anderen tollen Bands und mit Love A durften wir letztes Jahr auch schon eine kleine Tour spielen und ja, irgendwie, das ist eigentlich ganz, ganz schön. Einfach, dass man so sieht, da dass es noch ein paar andere Spießer Sachen. Gibt. Genau, ein paar andere Spießer, die irgendwie früh ins Bett gehen und kein Bier trinken. Ja, so mal was spielen von Köter. Ich suche mal was raus. Also ich würde mir Klima der Angst wünschen, tatsächlich. Ich stimme damit ein. Die haben ja neues, ja, hier ist es, ne? Caribbean Nights. Die haben ja neues, habe ich das schon gespielt letztens irgendwie? Das Köln bleibt Deutz. Das ist das Nagelneueste, ne? Ja. Eine rational befreite Zone. Das wollte ich die ganze Zeit spielen. Ich habe es irgendwie. Dann spiel das halt. Ich weiß gar nicht. Oh, boah, spielen wir es gerade nochmal. Ja. Sollen wir das rational befreite Zone spielen? Mach es. Ich tue es einfach, ne? Ey, so wild. Verrückt. Jetzt haben wir da so eine tolle Playlist zusammengestellt. Jetzt fällt uns irgendwas Neues ein, aber kein Problem hier. Diese Radioleute. Ja, ja. Spontan wie Sau. Ja, ich schiebe das hier alles nochmal so hin, dass ich die Liste auch, dass die stimmt nachher anschließend im Internet. Und jetzt geht's los mit Köter, rational befreite Zone. Von ihrem neuesten Single, glaube ich. Oder was ich halt da bei Bandcamp runtergeladen habe. Neue Single. Ja, ab dafür. Ja. Ja, was ist los? Jetzt. Ja, liebe Pogo-Radio-Hörerinnen und Hörer, heute geht's ein bisschen so gedämpfter, oder wie sagt man dazu? Ein bisschen besinnlicher. Besinnlicher, ja. Besinnlicher. Würdet ihr eure Musik auch als besinnlich bezeichnen? Ja, also wir haben eine Osterplatte aufgenommen, jetzt zu Ostern. Ja. Immer dann, wenn einer ans Kreuz genagelt wird, kann man die spielen. So besinnlich ist die. Ich habe heute eine CD-Review gelesen, wo jemand schrieb, dass wir halt nicht rummeckern in unseren Texten, sondern eher irgendwie Bilder aufmalen und Gedanken anregen und halt nicht keine Leute, nicht die Szene anpöbeln und so Quatsch. Das fand ich irgendwie sehr schön, das zu lesen. Weil jetzt kein Lied gegen die AfD aus dem Hut oder so. Nötig wär's. Also, ja. Aber das ist keine Ahnung, der, wenn wir jetzt hier ein Lied gegen die AfD spielen, das ist ja auch so, irgendwie der Engländer sagt, irgendwie preaching to the choir. Ja. Also eigentlich wäre es ja spannend, eher sowas, so ein trojanisches Pferd zu finden, wo man den Idioten zeigen kann, irgendwie, dass sie irgendwie falsch liegen. Aber das haben wir irgendwie noch nicht. Ja, es ist jetzt auch nicht eure Hauptaufgabe. Ja, aber es ist wichtig. Ja, ja. Es ist wichtig irgendwie. Also, ich weiß nicht, jeder hat wahrscheinlich gestern Abend irgendwie gewartet, bis die Hochrechnungen kommen und es irgendwie, da will man eigentlich gar nicht drüber reden. So, es ist irgendwie kacke. Hm. Voll. Arschlöcher. Ja, keine Ahnung, ey. So, die Stimmung ist ganz ja. Sieht einen, die Stimmung sieht einen total runter, wenn man darüber nachdenkt. AfD ja, ist immer zum Thema Bestimmungsthema. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich meine, was sind das für Trottel? Aber mehr kann man eigentlich auch nicht sagen. Mhm. Die größten Trottel sind halt noch die, die sagen, ich habe das nur gewählt, um den anderen mal einen Denkzettel zu verpassen. Habe ich auch nur gelesen. Da dachte ich so, Alter, kannst halt nicht machen. Das ist nicht so. Ja, aber so. Dann wählt auch die Partei, um einen Denkzettel zu verpassen oder so. Ja, aber... Nicht sowas. Nee. Ah! Ja. Ärgerlich. Ja, so, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ja, wie kommt der hier wieder raus? Ne? Weiß ich auch nicht. Ich bin ratlos. Ratlos. Ja, da kann man wirklich... Also, ja, also, ich habe ja hier im Internet immer einen Hoshi, der dann immer so dann irgendwie einspringt und mir irgendwelche Fragen im Chat liefert. Da ist es relativ ruhig. Aber das ist sehr ruhig, ja. Der Hoshi, irgendwie. Ich kenn Yoshi von ja. Super Mario früher. Der ich kenne Yoshi von ZSK. Ah. Ja. Ja, ist auch ein ähnlicher Name, ne? Wo wir schon bei politischen Punkbands sind. So. Die kann ich auch jedem empfehlen. Von denen hätte ich was mitbringen sollen. Nee, bitte nicht. Ich find die ein bisschen nervig. Ich finde die von der politischen Intention her finde ich die gut, ne? Klar. Aber ich finde so, ich finde die Band eigentlich so ein bisschen so mit dem erhobenen Zeigefinger immer. So, ja, das aber kommt davor wie so ein Schulprojekt immer. Aber ja, aber es ist eine der wenigen Bands, die halt in der Größe sowas machen und halt super viele Leute erreichen, also mehr als jede andere Schrammelpunk-Band, und das finde ich eigentlich geil. Klar, aber ich bin auch voreingenommen, ich arbeite halt auch für die. Du bist der Toningenieur. Der treue Fan, ne? Der sich bezahlen genau, ist. Ja, ja. Ich und mach Live-Sound. Du machst einen Live-Sound. Du fährst dann mit auf Tour? Genau. Und du kennst ihn natürlich dann wahrscheinlich auch so privat besser. Ein bisschen, ja. Ja, naja, doch. Und alles, liebe Jungs, wie man sich so vorstellt. Die sind alles super. Ja. Also die, jetzt sind wir, auch, darf ich, sind, ja. Wir sind jetzt so angekommen beim Punkrock-Prominent. Ne? So ja. Das Magazin nö, für, nö, das so ist sind so die Punkrock-Stars privat. Das ist so ein bisschen hier so, also fehlt nur noch so irgendwie ein Kaffee und Kuchen und sowas. Ne? Das hast du halt schon gehört? Ja, ja, genau. Wer jetzt mit wem da? Ja, ja. Ich werde jetzt hier nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Ach komm, aber das wollen, glaube ich, eine Story. Eine. Von was? ZSK halt, ne? Oh Gott. Ich kann mich daran erinnern, das ist bestimmt schon 15 Jahre, oder wie lange ist es her? 10 Jahre mindestens ist es her. Da war ich auf einem ZSK-Konzert, weil mein Mitbewohner hat es organisiert. Und da war dann der Yoshi dann umringt von irgendwelchen Zahnspangen-Mädels, irgendwie so ziemlich jung, und hat den Autogramm gegeben und hat sich da irgendwie mit denen dann fotografieren lassen. Und das fand ich irgendwie so. Ja, aber die sind aber alle total verrückt nach denen. Ja. Also das, und gerade in der, weiß nicht, in der Szene gibt es halt so wenige Bands, die irgendwie, also ich meine, die haben halt schon, das muss man sagen, songmäßig ist das halt einfach eine echt krass gute Qualität, wenn man die vergleicht. Besonders wenn du es abgemischt hast wahrscheinlich, oder? Dann erst recht. Ja. Aber also ich meine, auch die Platten klingen geil und live klingt das auch richtig gut. So, da gebe ich mir echt Mühe und das macht auch richtig Spaß. So, das ist ja auch, da arbeite ich halt für eine Band, die musikalisch halt auf meiner Wellenlänge liegt. Ja. So, das finde ich richtig geil. Und ja, jobmäßig muss man sich auf jeden Fall nicht dafür rechtfertigen, ne? Weil die machen ja auch das Projekt da irgendwie mit den, wie heißt es nochmal, mit dem... Kein Bock auf Nazis? Genau, ja. Genau, das ist, glaube ich, auch auf Yoshis Mist gewachsen und das ist auch echt ein großes Ding. Ne? Mhm. Also die sind mit Ständen auf allen möglichen Touren mit dabei von anderen Bands, von bei den Broilers oder bei den Donuts oder so, da steht halt immer mal so ein Stand von denen. Ja. Wir haben jede Menge Leute, die da freiwillig mitarbeiten und die machen einfach auch einfach Werbung und Aufmerksamkeit für eine gute Sache. So. Aber ich glaube auch, irgendwie jetzt gerade ist auch wieder so eine Zeit, wo man da nicht irgendwie zu cool sein muss, um da irgendwie dagegen zu wettern und sich da klar zu positionieren. Also ich habe so das Gefühl, dass jetzt gerade wieder so eine Zeit ist, dass man sich halt klar positionieren muss halt. Ja. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel, wurden wir dankenswerterweise eingeladen, bei dem Brot und Salz Festival hier in Köln zu spielen. Mhm. Und ich meine, das ist einfach irgendwie, das ist echt mega mäßig, was die aufgezogen haben, irgendwie, was für Bands die geholt haben, und wie diese ganze Veranstaltung war und einfach mit dem klaren Ziel zu sagen, irgendwie, nee, wir sehen das irgendwie anders als irgendwelche Petri-Heildeppen, ja, die da irgendwie der AfD hinterherlaufen. Und das ist halt richtig. Und das muss man auch sagen. Ja, und ihr vielleicht macht ja auch nicht so ironisch irgendwie, nee, irgendwie will ich nicht, aber ich will auch nichts zu sagen, sondern das kann man schon sagen und das sollte man auch. Und es wäre ja auch traurig, wenn es nur so Krastbands gibt dann bei so einem Festival, wo wahrscheinlich dann die meisten dann vergrault werden würden, die nicht auf Krast stehen. Ja. Oder dass dann halt auch Bands sind, wo halt, wenn man nicht so auf Punk steht, aber halt auf Musik, die gut gemacht ist. Und das war auch, dann, das war auch an dem Festival so. Ja. Also da waren halt, ne, da waren alle Bands, also ich glaube, keine der Bands war jetzt eine, die die ganze Zeit so krass linkspolitisch irgendwie Songs raushaut und so, sondern man wusste, die stehen alle auf derselben Seite, also auf der richtigen Seite und alle Leute, die da waren, sowohl die Bands als auch die Helfer, die da irgendwie dabei waren, das waren echt viele, die da freiwillig irgendwie mitgemacht haben und das Publikum, also alle Gäste, die da waren, das war wie so ein, es war wie ein Familientreffen. Also man lief da halt rum und man wusste, ey, alle sind aus demselben Grund oder für denselben Zweck da, um irgendwie was Gutes zu tun, dafür irgendwie einen schönen Tag zu erleben mit geiler Mucke und super gutem Essen und allem drum und dran. Und dann spielen wir unser erstes Festival auch noch für einen wichtigen Grund und Zweck. Und unser unnützer Bassist, der Chris hier neben mir, schläft nicht und schreibt mir morgens um 11, ey, ich habe noch nicht geschlafen. Ja. Und ich habe ihm nur zurückgeschrieben, geh ins Bett, Alter, heute Abend ist wichtig. Das ging nicht. Er hat es hingekriegt, weil sonst hätten wir ihn von der Bühne getreten. Da schließt sich der Kreis wieder. Ich war nämlich am Abend vorher im Stereo. Mein Bruder war zu Besuch, der wohnt in Australien im Moment. Und ich hatte den seit anderthalb Jahren nicht gesehen. Und wir waren dann abends aus und wir waren dann irgendwann morgens um 11 irgendwo in der WG-Küche und waren immer noch am Trinken. Und ich habe dann irgendwann gemeint, ich muss jetzt mal langsam nach Hause mich mal umziehen, weil ich muss halt in 3 Stunden im A-Theater stehen und heute Abend einen Gig spielen. Und auf dem Weg nach Hause habe ich dann so realisiert, scheiße, ich muss halt gleich einen Gig spielen. Und ich habe halt nicht geschlafen. Also wir sind eine sehr professionelle Band, wie man merkt. Ja, nee, es hat ja geklappt. Es hat geklappt, gerade so. Das ist die Hauptsache, oder? Ich war ein Wrack. Ja. Ah, der Hoshi hat eine Frage geschrieben. In welchem Stadtteil habt ihr denn euren Proberaum? Ah, die berühmte Proberaumfrage. Das dürfen wir leider nicht verraten, weil in welchem Stadtteil, wir haben natürlich den Proberaum, der mit Gold ausgelegt ist. Ja. Und, aber welchen Stadtteil könnt ihr ja verraten? Tatsächlich genau an der Grenze Ehrenfeld-Braunsfeld. Ach, da hinten, da diese an der Ecke. Wo auch Supernichts ihren Proberaum haben. Der dumme August haben die ihren Proberaum und es ist da in zwischen Marweg Wiedershofer Straße, genau. Da die Ecke. Wie heißt der Laden? Irgendwie mit Kaktus oder sowas, ne? Weiß nicht, da gibt es so einen Proberaumkomplex, aber wir sind woanders. Ach, ihr seid woanders. Wir sind in so einem Bürogebäude im Keller und da geht uns keiner auf den Sack und da gibt es halt nur uns und Da wird ziemlich viel Geld gemacht mit den Proberäumen, ne? Weil so ein stinkiger Proberaum ohne Klo kostet so viel wie eine kleine Wohnung halt. Ne? Genau. Ja. Kleiner Finanztipp hier von den illegal Farben investierten Proberäumen. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Ja. Bevor die Heuschrecken kommen, könnt ihr Proberaumanteile bei uns erwerben. Ja. Und da braucht ihr auch nicht auf Mietrechte oder sowas gehen, sondern die Band könnt ihr sofort wieder rausschmeißen, weil die wohnen ja nicht da. Ganz genau. Da ist... Unser Proberaum ist so geil, dass man da wohnen könnte. Nein, hier kommt gerade die Frage, Soundhouse? Nein, das ist streng geheim. Das ist quasi so ein bisschen, unser Proberaum ist ein bisschen wie die Bösewicht-Verstecke von James Bond. Aha. Auch mit Haibecken und so. Ja. Noch eine Frage, der Hoshi, der ist aufgewacht. Ja, ja, waren laut. Da hat der Hoshi. Werden wir mit offenen Armen empfangen, wenn bekannt ist, dass Teile von euch bei Genepool mitspielen? Meistens ist es so. Oder schreibt ihr das hier hin auf eure. Das ist kein so ein Waschzettel dabei, ne? Aber normalerweise. Also, wir wollten das ja eigentlich gar nicht schreiben, wo wir. Also, so Name-Dropping-mäßig irgendwie. Aber dann wird aber es ja gewünscht. Wäre ja blöd, wenn man es nicht macht, weil man will ja irgendwie. Auch wenn man jetzt zum Beispiel so eine CD bespricht, es gibt ja noch so alte Printmagazine, die jetzt vielleicht teilweise online sind, die noch sowas besprechen. Und die wollen natürlich ein paar Infos haben. Na, dann müssen wir natürlich, wäre ja blöd, wenn er das nicht schreiben würde, dass da. Meistens, wenn wir sagen, wir sind mit wir haben Teile von Genepool dabei, werden wir mit freundlichen Kinnhaken begrüßt. Wieso das? Nein, Quatsch. Ja. Nee, ich glaube, also ich weiß auch nicht, ob wir da. Also die Zielgruppe ist, glaube ich, eine ganz andere. Ich glaube, das. Meinst du, ja? Ja. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wenn es jetzt wirklich nach also meinem Geschmack ist. Ja, schon irgendwie von der Zielgruppe ist es, geht schon in die gleiche Richtung, ja, oder? Also, es ist eine andere Sprache. Es ist auch kein. Ja, gut, okay, es ist schon irgendwie ein bisschen wavig ab und an und so, aber. Also, ja, ich glaube, man. Genretechnisch vielleicht ein bisschen. Ja, man darf das, glaube ich, einfach. Also, wir verleugnen das natürlich nicht und. Wir haben das auf jeden Fall nirgendwo hingeschrieben, um damit irgendwie jetzt hier so, ey, wir übrigens, ne, hier Genepool, bla bla bla. Das ist halt einfach ein Stück Info, was mit in die Biografie reingerutscht ist, weil es halt nun mal Teil von uns ist. Und so gut so. Da hat, aber das war nie irgendwie eine Absicht, dass wir da. Komm, jetzt spielen wir noch ein Lied von euch. Von uns? Ja. Von eurer neuen Platte, die noch gar nicht, die erst am 25.03. erscheint. Also wenn wir jetzt irgendwie auf von Genepool reden, dann würde ich fast sagen, sollen wir nicht Neonblau spielen? Das also wenn ein Song ist so ein bisschen krachiger. In die Richtung geht, dann ist es Neonblau auf jeden Fall. Ja. Ja. Kann man machen. Ja, illegale Farben. Wie gefällt's dir? Es ist eine sehr angenehme Musik, würde ich mal sagen. Ne? Die kann man sich auch mal anhören, wenn man total fertig zu Hause sitzt und also es ist nicht. Du meinst, so, geht nicht ab oder was? Ja, also es ist nicht so Steine gegen Bullen oder sowas, ne? Oder ja. Ja, es ich finde, die Platte ist so ist ein Guss geworden. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht auf den Text geachtet, weil wir die ganze Zeit gelabert haben. Ich schätze mal, ist alles eher kryptisch. In dem Song oder? Naja, ich rate mal so, obwohl ich die anderen Lieder noch gar nicht gehört habe, weil ich die Platte erst gekriegt habe vor der Sendung, dass es so kryptisch ist, dass man alles Mögliche rein interpretieren könnte. Man hat da Spielraum, würde ich sagen. Aber das ist eher dein Metier also hier. Ich glaube, die Idee ist schon ganz eindeutig hinter jedem Song. Also jeder Song hat irgendwie ganz klar irgendwie sein Thema und sein Grundmotiv. Grundmotiv. Mhm. Ich muss das Mikro näher ranhalten. Aber ich will da jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen, weil jeder soll auch so ein bisschen selber gucken. Ich finde es jetzt nicht so, also wir singen ja nicht über Elfen und Trolle oder so, deshalb ist das, ich glaube, da gibt es schon viel, was so jeder selber auch rein interpretieren kann. Oder wenn der Geschichten erzählt vielleicht? Teilweise, ja. Also wir haben auch Sachen, wo wirklich Geschichten erzählt werden, aber es geht viel um Situationen und um ein gewisses Grundthema, ja. Was wir vermitteln wollen. Ja. So, und das hat, glaube ich, jeder Song. Und ich will das aber auch gar nicht so auseinandernehmen, weil ich denke, soll auch jeder irgendwie selber schauen, was er da hat. Also, ja. Also, ich musste auch schon ab und an mal nachfragen, Thomas, worum geht's hier eigentlich? So. Aber ich habe da auch meine eigenen Bilder zu den Liedern und so. Und es gibt natürlich welche, die ganz, ganz konkrete Themen haben. Du hast ja studiert bestimmt, oder? Studiert? Ja. Ja, Sound halt, ne? Ja? Laut und leise. Viel mehr kann ich nicht. Aber das kann ich gut. Das mache ich auch ganz gerne. Ja, ich habe ja ab und zu mal jemand hier sitzen, der sich auskennt mit sowas, ne? Mit Ton und Technik und sowas, ne? Und dann denke ich mir immer, oh, vielleicht gibt er mir so richtige Tipps, wie ich es irgendwie soundmäßiger besser machen könnte. Weil die Technik hat sich ja bei mir seit mindestens 10 Jahren immer verändert. Ja, aber es ist doch ein, also never change a running system. Ja, das ist so eins der Credos. Und ja. Wenn es halt anfängt auseinanderzufallen, muss man sich überlegen, wie bei einem Auto, ne? Baut man halt immer wieder mal ein Teil nach für Geld oder holt man sich einmal was Neues und hat dann auch erstmal Ruhe, wenn man es sorgsam behandelt, ist halt die Frage, wie man investieren will. Das eine ist halt, kann man gut voraussagen, wenn man sich viel neues Zeug kauft, dann läuft das erstmal eine Weile. Und halt irgendwie so ein Setup hast, was irgendwie 10, 20 Jahre alt ist, dann fällt halt jedes halbe, dreiviertel Jahr irgendwie ein Teil aus. Und dann hast du so eine Ausgabe, die so unvorhergesehen kommt. So. Das, aber hier läuft doch alles, oder? Ja, also hoffe ich doch, ja. Bis auf das eine Mikro, was mal wackelt, meins, davon erzählt hast, aber das scheint ja zu funktionieren. Jetzt funktioniert's, ja. Muss ja einmal einen professionellen Menschen hier reinsprechen lassen, dann geht das auch. Der nicht elektrostatisch aufgeladen ist. Ist jetzt dieser Technik-Talk. Das ist hier ein Technik-Talk mit Chris. Irgendwie. Ich bin total antistatisch. Ich habe seit vorgestern einen neuen Haarföhn. Ja. Weniger Bart. Da kommt Ionen aufgeladene Luft raus. Nee, ehrlich? Ionisierte Luft. Nee, ehrlich? Ja. Du hast doch gar keine Haare, oder? Doch. Die sind schon da. Und da braucht man einen Föhn für so kurze Haare. Frage ich mich. Ja, ab und an mal. Aber keine Ahnung. Oder findest du dir andere Haare am Körper? Nö. Aber was anderes, hoch. Was ich jetzt auch, wenn wir jetzt schon so Tech Talk sind, du machst ja auch Podcasts, ne? Ja. Gerade nicht so richtig. Ja. Ich habe zwei Projekte, die im Moment aber irgendwie. Kann man die noch hören? Sind die noch online? Die sind online, ja. Und was für ein Thema? Das eine war ein Podcast, da ging es um Musik im weitesten Sinne. Da habe ich mich alle 2-3 Wochen mit einem Kumpel getroffen und wir haben halt einfach über das geredet, was wir so erlebt haben. Also der ist halt Trompeter, hat damals noch Jazz studiert, ist Musiker und ich als Tontechniker und wir hatten da jede Menge Themen. Ach so, ein nerdiger Podcast halt. So ein bisschen, ja, genau. Ja. Also schon eine sehr begrenzte, also oder sehr eingegrenzte Zielgruppe. Aha. Der andere Podcast, den hatte ich angefangen und da habe ich aber einfach gemerkt, dass auf Tour zu wenig Zeit war. Die Idee war, Leute, die auf Tour arbeiten, in kurzen Interviews zu befragen, was sie so machen, wie sie dazu gekommen sind. Da hieß, hast du so ein Zoom-Gerät dabei gehabt und dann. Genau, so ein Zoom-Gerät, zwei Mikros mit Kabel dran, dann konnte man sich irgendwo hinsetzen und dann habe ich, aber das ist halt, man hat dann auch nicht so richtig Zeit, sich auf Tour dann irgendwie vorzubereiten. Und dann trifft man jemanden. Sind und eigentlich, und dann, genau, dann findest du jemanden, der ist total interessant und dann versuchst du, erzählst du dem, musst du dem erstmal so kurz die Idee erklären und dann ist aber so, ey, ja, wir spielen gleich, wir müssen jetzt erstmal aufbauen, Soundcheck und nach der Show ist irgendwie abbauen und dann sind alle schon wieder weg. Ja. Es ist super schwierig, da Leute zu kriegen. Das habe ich, ich habe ja früher unheimlich oft Bands auch live, also auf dem Konzert interviewt. Ja. Das ist aber, das ist, funktioniert irgendwie nicht wirklich. Ne? Da also sind halt alle so unter vor Strom. Vor der Band sind alle unter Strom, ne? Weil sie halt bald einen Auftritt haben. Danach wollen alle abhauen. Und danach wollen alle abhauen, ja. Oder, na, oder ich bin betrunken. Ja. Und irgendwie funktioniert das einfach nicht. Und außerdem sind die Nebengeräusche so, also weil ja gerade noch eine Band spielt, ne? Also das ist ja nicht irgendwie ruhig. Ja. Der Hoshi also, hat eine Frage. Ja, der hat noch eine Frage. Ich lenke das Thema weg von Tech Talk zurück zu. Ich will aber zumindest, dann lass mich wenigstens die zwei Namen, die zwei Namen droppen. Das eine hieß das Knistern, findet man auch bei Google. Das andere hieß 52 Roads. Das mit dem Roadie-Zeug. Mhm. Falls da jemand reinhören will, gerne, wenn. Ja, aber du hast eine angenehme Stimme, ne? Also, jetzt, weil du vorher gesagt hast, du hast nicht so eine gute Podcast-Stimme. Jo, ich, wie das ist, ich höre mich halt selbst auch nicht so gern. Ich habe mich halt einfach dran gewöhnt. Ne? Da gewöhnt man sich dran wie an sein Spiegelbild. Aber vor allem, man erschrickt ja nicht, wenn man in den Spiegel schaut und denkt, boah, wie sieht denn der Typ aus, ne? Bin ich das oder was? Genauso ist, wenn man halt lang. Oft genug in Mikrofon redet und sich das dann anhört, dann denkt man gar nicht mehr drüber nach. Vor allem, nee, vor allem hat, dran. Der Chris hat vor allem ein Radiogesicht. Ja, super. Mhm. Zur Frage. Mhm. Zwei neue Fragen. Lest die mal vor, Drei neue Fragen. Die unterste finde ich sehr interessant. Genau. Stichwort Podcast. Ja, Entschuldigung. Nee? Stichwort Podcast kennt ihr. Ups, jetzt ist der Bildschirm ausgegangen. Stichwort Podcast. Kennt ihr als teilweise Koblenzer den Macher von Ethervox Ehrenfeld Podcast Christian Schneider persönlich oder seid ihr vielleicht sogar mit ihm befreundet? Ja, also ich kenne den so ein bisschen persönlich, weil ich. Der hat ja auch Musik gemacht, ne? Hast du den Podcast mal gehört? Ja. Der war sogar schon bei mir in der Sendung. Echt? Ja. Warst du bei ihm? Nee, auch? Der Christian war bei mir in der Sendung. Okay. Ja, ich bin nicht interessant genug, um in seine Sendung zu kommen. Der will ja irgendwie immer nur geile Typen haben, die viel erzählen. Also, ich weiß gar nicht, was er sonst alles so gemacht hat. Ich kenne ihn so von ganz entfernt, mehr vom Sehen als vom wirklich mit ihm was zu tun haben, aus Koblenz halt von früher. Mhm. Also man hat irgendwie in denselben Läden mal rumgehangen oder sich irgendwo, also ich wusste, wer er ist, ich glaube, der kannte mich damals nicht. Mhm. Ich habe irgendwann halt seinen Podcast entdeckt und die ersten Folgen waren qualitativ so mäßig bis beschissen, dass ich halt ihm geschrieben habe, so Alter, ich finde die Idee echt geil, aber du musst da was machen, das muss halt besser klingen, weil das geht mir halt nach zwei Minuten Hören auf den Sack. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, ey, voll geil, ich bin immer offen für sowas, wenn du Bock hast, komm vorbei und erzähl mir, was ich machen muss. Und dann war ich halt mal bei ihm und habe ihm gesagt, pass auf, kauf dir zwei ordentliche Mikros und so einen Zoom-Recorder oder so, wenn du nicht gerade deine Skype-Dinger machst, damit das Ding halt nicht, ne, wie wir eben schon gesagt haben, so in der Mitte auf dem Tisch steht. Und dann ist es noch zu leise eingestellt und dann hörst du halt kaum was und hörst dann irgendwie so MP3-Fragmente und so und das war furchtbar. Ja, das war furchtbar. Und jetzt wird immer besser. Ja, ich hab mal gesagt, er soll das alles auf Phonik hochladen und da... Genau, das habe ich ihm auch gesagt. Ja, macht er auch gesagt, ja. Funktioniert auch, glaube ich, wunderbar. Bei mir also hat er noch gemeint, nö, das macht er nicht, hat er einmal probiert und es war scheiße. Dann gesagt, ja, probier es halt richtig. Ne? Ja, aber das ist richtig, dich also gehört. Qualitativ wird das halt immer besser. Ich finde den Podcast, der wird auch immer besser, der wächst einfach so. Ist auch schon ziemlich bekannt, ne? Ja, schon. Ja. Auf jeden Fall. Ist witzig, ich finde es gut. Ja. Ja, ist zu empfehlen, der Podcast Ethervox Ehrenfeld, wie er jede Woche seine Hose runterlässt. Also alles auf jeden Fall für Voyeure und Leute, die irgendwie gerne in andere Privatleben reingucken, ist das perfekt. Ja. Das ist wie so ein Autounfall, man kann einfach nicht weghören. Genau. Ja. Sollen wir nochmal zurück zu den Texten hier? Ach so, ja, mit Texten. Frage an den Texter: Fällt es dir leichter, einen kryptischen Text zu schreiben oder einen klaren Text, der keine Fragen offen lässt? Sind kryptische Texte das Resultat von Faulheit oder der Eile, schnell einen Text parat zu haben? Grundsätzlich immer Faulheit. Nein, ich überlege ja nicht vorher, kryptische Texte zu schreiben, sondern es geht mir darum, irgendwie, dass es halt nicht scheiße klingt. Mhm. So, und ich habe immer eigentlich das Thema so vor Augen, so das Grundmotiv, und dann will ich dazu etwas sagen, wo man auch vielleicht noch beim zweiten, dritten, vierten, fünften Hören mal ein bisschen was hat, womit man sich beschäftigen kann und dran reimen kann. Also kryptische Texte sind nicht dafür da, um sich zu verstecken. Ja, mhm. Also in meinem Fall hoffe ich das zumindest. Ich will halt irgendwie das so verpacken, dass irgendwie mein Thema oder diese Grundstimmung rüberkommt, aber halt eben auch noch spannend bleibt, wenn man das irgendwie später macht. Später nochmal anhört. Hört, und später nochmal schaut, was da so passiert in dem Text und dass man noch was entdecken kann. Und du musst ja natürlich, aber wenn du Texte schreibst, auch auf so Sachen gucken wie Reime und sowas, ne? Und Versmaß oder wie das alles heißt. Nö, muss ich nicht. Vermeidest du so Sachen wie Geld, Welt und... Das ist dieses Reim dich oder ich fress dich, ja. Sachen, keine Ahnung, also ich glaube, vielleicht wird es schwieriger, wenn wir noch eine Platte machen, aber jetzt war das echt eher so, dass man einfach sich mal irgendwie, dass man mal die Sachen so aus dem Kopf rauskriegt, die da so drin stecken. Also ich mache das halt mit den Texten immer so. Ich habe auf meinem Handy mache ich mir immer Notizen und schreibe mir so Sachen auf. Irgendwie zum Beispiel in die Straßen sind wach, kommt irgendwie auf der Straße Polygone. Es gibt halt in Belgien, ich glaube sogar in Brüssel, gibt es halt die Straße der Polygone, und das fand ich halt irgendwie, als ich da war, fand ich das irgendwie spannend, habe das aufgeschrieben. Was sind Polygone? Polygone so ist eine mathematische Form. So Achtecke oder was? Ja, geometrische Form. ich rede jetzt nicht weiter, ja, um keinen Schwachsinn zu erzählen. Mehrecke. Aber das sind halt, Mehrecke. Und ja, mir geht es aber darum, irgendwie die Sachen zu sammeln. Ich sammle die so in meinem Alltag und daraus greife ich dann hinterher zurück, wenn ich Texte mache. Fällt es dir schwer? Hast du mehr Texte, als ihr Lieder habt? Habe ich mehr Texte als wir Lieder? Ja. Ja, also es sind eher so Textfragmente wahrscheinlich. Mhm. Es gibt halt unfassbar viele Themen, die es da so gibt. Und ich will halt auch nicht immer nur Boy Meets Girl Sachen machen und irgendwie das System ist scheiße, sondern irgendwie, ich finde es wichtig, dass man einen differenzierten Blick hat. Es gibt keine einfachen Lösungen auf komplizierte Fragen, und auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass man irgendwie Empathie hat für ganz viele Menschen und dass man irgendwie erstmal versucht zu verstehen, was das so für Leute sind und wie die so ticken. Und wichtig ist ja auch, also Empathie, glaube ich, ist in irgendwie unserer Gesellschaft irgendwie ein sehr unterschätztes Gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf man auch Empathie nicht mit Sympathie verwechseln. Ja, irgendwie, das wird vielleicht auch manchmal zu schnell gemacht. Jetzt höre ich auf mit meinem... Du schweifst voll ab, ne? Ja. Nee, aber also... Prost! Ich habe zu den Texten, glaube ich, nur noch zu sagen, dass ich auch das Gefühl habe, dass die... das ist halt was, wo ich auch immer drauf achte, oder was heißt drauf achte, was halt mir sehr eingängig ist, wenn Text auch Teil der Musik ist. Also ich höre halt viel Musik, da höre ich erstmal auf die Musik, bevor ich auf die Texte höre. Und wenn die Sprache dann irgendwie so auch mal lautmalerisch ist oder das irgendwie, wenn es sich mal reimt oder mal nicht reimt und irgendwie der Ausdruck der Stimme irgendwie zur Mucke passt, ne, dann das ist für mich was halt auch total wichtig ist. Da kannst du noch so geile Texte schreiben. Das ist übrigens ein interessanter Punkt. Und das hat bei uns halt auch viel, das ist viel da rein auch eingeflossen, finde ich. Also es gibt viele Songs, wo das so ein bisschen... Es ist auch so ein deutsches Phänomen, dass man so dermaßen sich auf die Texte konzentriert. Ja, die Engländer zum Beispiel, die interessiert das an Scheißdreck. Ne? Ich habe mal so ein paar Engländer, also Muttersprachler gefragt, ne? Die auch die gleichen englischen Bands gut finden wie ich. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, die finden die Band auch gut, aber ich habe irgendwie mir nie die Mühe gemacht, den Text zu übersetzen. Und dann habe ich gefragt, was singen die eigentlich, was für ein Thema haben die? Keine Ahnung. Das ist aber das, was auch immer alle sagen. Im Englischen ist es viel einfacher, schön zu singen. Ja, zum Beispiel die Vipers, ne, sagt ihr euch ja, was. Ne? Ja, habe ich auch mal einen Muttersprachler gefragt, irgendwie, ja, was singen die eigentlich? Ich habe wirklich noch nie drüber nachgedacht, was die da eigentlich singen. Hat er genauso wenig gewusst wie ich. Aber das ist interessant, weil ich glaube, also zum einen, in England ist, glaube ich, eine ganz andere, die haben eine ganz andere Kultur und Historie im weitesten Sinn populären Sachen. Ja. Ja, irgendwie, da ist halt Musik, hat einen ganz anderen Stellenwert. Und auf der anderen Seite hat das aber auch eine viel größere Lockerheit. In Deutschland ist es halt schnell so, wenn du Deutsch singst, okay, da müssen die Texte auch irgendwie so und so sein. Und ich habe eben so erzählt, was ich mir so denke, aber ich finde halt auch, am Ende muss es irgendwie die Musik und das Gesamtpaket stimmen. Ich bin ja irgendwie, ich schreibe ja keine Gedichte oder so, interessiert mich auch nicht. Aber irgendwie das Gesamtpaket muss stimmen und es muss auch funktionieren, ohne dass man den Text versteht. Ja. Ich glaube auch irgendwie, dass wir hier in Deutschland viel achtsamer auf Texte sind, weil wir halt, wenn wir den Text bei den ganzen englischen Bands verstehen wollen, müssen wir halt da richtig hinhören. Und deshalb hören wir, glaube ich, auch immer, das ist halt, da ist man sich dran, da ist man so dran gewöhnt, halt hinzuhören, was der Typ da singt. Mhm. Und dann ist es natürlich auf Deutsch, dann hast du halt hier viel mehr Mühe, auf Deutsch irgendwas zu singen, was jetzt nicht unbedingt Sinn macht oder egal ist, weil halt jeder genau hinhört. Ja, wenn du jetzt den englischen Text übersetzen würdest, dann würde es wahrscheinlich ziemlich banal klingen und dann würde wahrscheinlich jeder denken, was ist das für ein Idiot, der da vorne am Mikro steht. Aber es hat auch kulturell ja. Ist das auch einfach anders, glaube ich, als in Deutschland. Ich glaube, da gelten dann in England oder in den USA einfach andere Codes, die irgendwie in Deutschland nicht funktionieren, wenn du die 1:1 übersetzt. Mhm. Spannend. Ja. Hören wir noch einen Song oder was? Ja, die Sendung. Ja, wir haben jetzt nur noch 3 Minuten Zeit, ne? Yes. 3 Minuten. Ja, ich sag mal, das war hier Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn es heute nicht der 16.3. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich bedanke mich bei Tom und bei Chris von Illegale Farben. Vielen Dank, wünsche euch viel Erfolg mit eurer neuen Platte. Danke. Die am 25.3. erscheint. Und vielleicht sehen wir uns auf dieser Release-Party im Stereo Wonderland in Köln. Gerne. Wir würden uns freuen, am 1.4. Ja, wenn noch Platz ist, ne? Bestimmt. Er ist der Mann mit der Gästeliste hier. Ah, ja, wie viele Leute sind auf der Gästeliste? Ja, haben wir doch gesagt, 25. Ja. Die Statisten. Wenn du Statist sein willst. Wann fangt ihr eigentlich an? Ich meine, Stereo Wonderland ist ja eigentlich sowas für Nachteulen, ne? Da ist ja eigentlich erst ab 12 was los. Ja, aber wir spielen schon früher. Also die 20:15 weiß ich gar nicht, oder macht der Laden auf? Nee, ich glaube, der macht um 8, 9 auf, um 9:30, 10:00 vielleicht. Wie, der macht schon um 8 auf? Ich weiß es nicht. Das Gute ist, wir spielen ja eh nur eine halbe Stunde, wir haben ja gar nicht mehr. Danach gehen wir einen Kiosk nebendran. Ja. Ja, nee, was? Schweine. Ich arbeite da unten in der Ecke und die ganzen, alle Kneipenleute hassen die Kioske, weil die sehen einfach im Sommer die... Ja. Da kann man rauchen. Wenn es eine Sache gibt, die in Köln gut ist, dann sind das die Kioske. Das stimmt, also, ja. Ich finde das auch eine schöne Kioskkultur. Ja. Was hören wir denn noch? Ja, wir können noch was hören. Komm, wir hören mal was, wieder was Richtung Euro hören wir doch, oder? Euro hat man auf jeden Fall noch ausgesucht, ja. Ja. Oder Bazooka-Circus. Nee, ich würde... Was willst du denn? Oder sollen wir was von Illegale Farben spielen? Ach, wenn du so zum Ausblenden. Wir spielen noch was von Illegale Farben, bitte. Wir spielen... Wir schließen diese Sendung mit unserem Titelsong und der heißt Illegale Farben von der Band Illegale Farben von dem Album Illegale Farben. Das waren, ihr würdet es nicht glauben, aber hier zu Gast waren Illegale Farben. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.